Chromo und Soma. Wir müssen diesen Dingen nun so weit wie irgend möglich auf den Grund gehen. Wir haben gesagt, dass die Minne-Erinnerung die Wurzel des mythischen Gedankens derjenigen Rasse ist, die nach ihrer Errettung aus den großen Erdumwälzungen, den Katastrophen, am Beginn der nachsintflutlichen Zerstreuung der Rassenzusammengehörigen steht. Man spricht heutzutage vom chromosomatischen Gedächtnis als von derjenigen Wesenskraft, in welcher einer bestimmten Erblinie folgend das Erinnern an die Vergangenheit liegt. Es handelt sich hier also um eine Erinnerung, es ist das Erberinnern, das in einer Familie, einem Stamm, einer Rasse oder in einem Volke liegt. Das Chromosom bildet den Zellkern und es besteht aus Desoxyribonukleinsäure, dem sogenannten DNS, in dem der Ursprung des Lebens vermutet wird. Die Gene, die es bildet, sind wie Grundpfeiler jener auf uns überkommenen Münster, wie seine Dolmen. Die Chromosomen rufen, betrachtet man sie im Mikroskop, den Eindruck kleiner Säulen hervor. Der Ausdruck Chromosom setzt sich zusammen aus Chromos, Farbe, und Soma, Form, Körper, also Farbe und Form. Hierin ruht die Erinnerung, das Gedächtnis. Für die Arier Indiens, die Wiedererwecker der Veden, ist Kaste, Farna gleich Farbe. Das heißt, die Kaste wurde geschaffen, damit während der Eroberung des dravidischen Untererdteils Indien die Farbe, die eigene Rasse, nicht verloren ging. Das Wort Kaste wurde von einem portugiesischen Seemann erfunden und bezieht sich auf die Einteilung des Viehes in verschiedene Arten. Die Arier müssen sich ihr Erinnerungsvermögen, ihre Minne, die Erinnerung an den hohen Norden, an Hyperborea, erhalten. Und ihr geheiligtes geistiges Getränk hieß Soma, das Getränk der Unsterblichkeit, herrührend von Bäumen, die es nicht mehr gibt, vielleicht vom Baume des Blutes, vom Baume des Paradieses im Ultima Thule des hohen Nordens. Der ursprüngliche Lebenssaft, das Soma, ist verloren gegangen. Es war weiß und wurde auf dem Gipfel des Berges im hohen Norden, auf dem Meru, am Dhruva oder Pol, am Scheitelchakra, dem Chakra Sahasrara, am höchsten Punkt des Hauptes des Gottmenschen getrunken. Es war das geistige Getränk der Unsterblichkeit. Das Haoma der Perser ist schon nicht mehr das ursprüngliche Soma. Seine Farbe, Varna, Chromos, hat sich verändert, sie ist gelb geworden. Es ist schon nicht mehr dieselbe hyperboreische, vergeistigte Rasse. Und auch die Vrielkraft ist verloren gegangen, die Gewalt über zwei Welten. Späterhin verliert sich dann auch das Haoma. Der rote, dickflüssige Wein nimmt dann seine Stelle ein, wie er bei den Ritualopfern der Dionys und auch in der christlichen Messe verwendet wird. Es ist dies schon ein dunkles Getränk, welches bewirkte, dass den Erdbewohnern die Erinnerung schwand. Das Soma und das Haoma wurden in der magischen Liebe verwendet. Auch der Wein kommt gelegentlich bei der tantrischen Paarung, dem Maituna, vor. Man behauptet neuerdings, dass das LSD das sagenhafte Soma sei, das man im Wassermann-Zeitalter wiederentdeckt habe. Manche empfehlen seine Anwendung bei der tantrischen Paarung, dem Maituna. Das ist jedoch ein Irrtum, weil wir uns noch am kritischen Punkt des Kali-Yuga befinden. Das ursprüngliche Soma wurde auf dem heiligen Berge des Pols getrunken. Es wurde aus dem genau an der Polarachse befindlichen Baume des Lebens gewonnen und am Scheitelchakra oder dem Chakra Brahmas nahe der großen Leere und dem Absprungpunkt in die Schale der Wirbelsäulenachse des Eingeweihten eingeschenkt. In dem Getränk des vergeistigten Blutes fanden die Arier ihren göttlichen Ursprung, ihre Erinnerung wieder. Das Soma verlieh die arische Macht, das Vareno, öffnete Vril, das dritte Auge, und ermöglichte es, die außerirdischen göttlichen Vorfahren der früheren Erde und vom verlorenen Paradies, dem Paradesha oder der höheren Region, im Sanskrit Mujavat genannt, zu schauen. Damit die Erinnerung an das Paradies nicht verloren geht, schickt die Gottheit einmal eine Taube mit einem Soma-Baumzweig im Schnabel in den Süden, damit es auch dort getrunken werden kann. Auf diese Weise wird die hyperboreische Überlieferung auch bis hin zum anderen Ende der Erde getragen, wobei die beiden Pole, Nord- und Südpol, miteinander verbunden werden. Wir haben schon gesehen, dass die Taube das katharische Sinnbild für den Paraklet, den Heiligen Geist, ist. Es wird berichtet, dass Esclermont de Fox, die Erbauerin des Schlosses von Montségur, sich in eine Taube verwandelt und zu den weitesten Bergen Asiens fliegt, etwa nach Shambhala oder Agathe. Die weißen Götter Amerikas sind ebenfalls hyperboreische Tauben, die von der Gottheit dorthin entsandt wurden. Die germanischen Troubadoure, die Minnesänger, sangen von der Minne, der Erinnerung. Minne bedeutet aber auch Liebe, Amor. Man besang also dann die Erinnerung an die Liebe. Man hat gesagt, dass Amor aus den zwei Silben A und Mor besteht. Das bedeutet ohne Tod, das ewige Leben, Unsterblichkeit. Die Troubadoure besangen die Erinnerung an eine magische Liebe, die den Tod besiegte und die Ewigkeit verlieh. Es war dies die Liebe der Priesterinnen von Thule, von Agathe. Jean-Paul sagt, die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir niemals vertrieben werden können. Die Barden und die Minnesänger besangen die Erinnerung an eine schon von ihren Ahnen im Monat Mai oder Mayas empfundene Liebe, wenn sich König Laurins Rosengarten öffnete, der vielleicht gar nicht in Tirol zu suchen war, sondern im fernen Asgard, jener von den hyperboreischen Ariern im Kaukasus gegründeten Stadt, von der einst der Gott Wotan auszog. Und sie sagten, gib mir eine schöne Rose der alten Zeiten. Da öffnete sich die Pforte zum Garten und der Troubadour konnte in die Ewigkeit eintreten. Die germanischen Troubadoure übten den kultischen Brauch des Minnetrinkens, bei dem sie im Gedenken an die Liebe, in Erinnerung an die ewige Liebe, das ewige Leben zu trinken pflegten. Sicherlich trank man das Soma, das magische Blut der Rasse, in dem noch die Erinnerung an Hyperborea kreist, an die Priesterinnen mit dem goldfarbigen Haar, an das ewige Eis und an den Morgenstern. Sie erhoben die Steinschale und sagten, »Freund, schenk mir den Soma ein. Der Steinbecher verkündet mir, dass ich wieder sein werde. Er raunt es mir in einer unbeschreiblichen Stille ins Ohr.«